Am 30. Juni erhielt Marschall Kim Jong-un einen Glückwunschbrief vom Generalverband der China-Koreaner. Im Brief wurde unterstrichen, Marschall Kim Jong-un, Symbol der Stärke von Songun Korea und Banner der Unbesiegbarkeit, sei ins höchste Amt der TVRK gewählt worden. Es sei ein Ausdruck des fürsten Credos und des unerschütterlichen Willens der ganzen Armee und des gesamten Volkes der TVRK dazu, unter seiner Führung den endgültigen Sieg der koreanischen Revolution und der sozialistischen Sache zu beschleunigen, sowie ein nationalhistorisches Ereignis, das es garantiere, das sozialistische Heimatland, erhabenes Erbe von den Generalismus in Kim Il-sung und Kim Jong-il, ewig als Kim Il-sung und Kim Jong-il Korea weltberühmt zu machen. Kim Jong-un verteidige mit der Songun-Politik, wertvollem Schwert der Unbesiegbarkeit, die Würde und Souveränität des Landes und der Nation und führe durch hervorragende Ideen, erfahrene und bewährte Führung und edle Tugend die Wiedervereinigung des Vaterlandes und die glänzende Zukunft der Nation herbei. Er sei wirklich ein wegweisender Stern für die Wiedervereinigung des Vaterlandes, das Schicksal der Nation und ein unvergleichlicher Patriot. Zum Schluss wünschte man dem Marschall Kim Jong-un Wohlergehen.